Adventscast. Ja, okay, den Namen habe ich mir jetzt gerade mal spontan ausgedacht, weil Weihnachtsfolge ist ja schon vergeben. Aber ja, mich hat eben gerade mal das Bedürfnis übermannt, dass ich doch einfach nochmal eine Folge basteln will. War gar nicht so einfach, dafür auch genug Musik zusammenzukriegen, aber so ganz ohne Musik will ich euch auch nicht dastehen lassen. Ja, Weihnachten. Das Fest der Liebe. Ja, mehr oder weniger. Steht ja jetzt, also für mich steht es noch vor der Tür. Wenn ihr das hier hört, ist es für euch wahrscheinlich eventuell möglicherweise entweder da oder schon vorbei oder was weiß ich. Kommt drauf an, wann ihr das hört. Das ist euch ja völlig freigestellt. Ja, kann auch sein, dass sich das irgendjemand dann erst im Juni runterlädt und sich dann fragt, Weihnachten? Was für Weihnachten? Von welchem Weihnachten redet der Mann? Also, für mich ist jetzt 23.12. und es ist gerade 20.39 Uhr. Also, für mich steht Weihnachten noch vor der Tür. Ja, wobei das Weihnachten dieses Jahr mal ein bisschen was anderes wird als die anderen Jahre. Also, die anderen Jahre war es immer so, dass ich zu Weihnachten zu meiner Mutter gefahren bin, nach Schwerin. Und dieses Jahr ist sie aber bei ihrer Freundin hier in Hamburg. Und das heißt, ich fahre dann nicht nach Schwerin, sonst wäre ich jetzt heute wahrscheinlich auch schon nicht mehr hier, sondern ich fahre hier in Hamburg rum. Wobei ich mich noch nicht entschieden habe, ob ich mit dem Auto, also mit meinem kleinen Smarty, fahre oder ob ich die öffentlichen Verkehrsmittel nutze. Ersteres hätte den Vorteil, dass ich dann fahren kann, wann ich Lust habe. Letzteres hätte den Vorteil, dass ich während der Fahrt ganz gemütlich und entspannt meine ganzen Podcasts noch hören kann, die alle auch noch da sind. Also nicht nur meine Podcasts, sondern die Podcasts, die ich halt abonniert habe. Und das sind ein paar mehr, weil ich ja letztes Wochenende dank einem gewissen Hansenet, einer gewissen Hansenet-Schluderei nicht online war. Und in der Zeit auch nicht so wirklich das dringende Bedürfnis hatte, nun Podcasts zu hören. Das heißt, ich habe jetzt etwas über anderthalb Tage an Audiomaterial auf meinem oder in meinem iTunes rumliegen, die auf meinen iPod kommen. Und ja, immer noch etwas über anderthalb Tage Material, was ohnehin schon auf dem iPod ist. Also mittlerweile aktualisiert sich das iTunes nur noch selbsttätig und gar nicht mehr, dass ich das irgendwie noch auffordern muss, weil einmal täglich ja völlig reicht für den Zweck. Ja, hat den großen Vorteil, dass ich jetzt, wenn dann demnächst die Umstellung zum neuen, besseren DSL-Anschluss kommt, dass ich da selbst einen Ausfall von einigen Tagen zur Not noch überstehen könnte. Wobei, sobald es da zu einem mehrtägigen Ausfall kommt, ich natürlich dann auch ausfallend werde. Nein, natürlich nicht. Aber ich dafür sorge, dass die Hansenet-Leute dann den Telekom-Leuten oder wer auch immer da nur für verantwortlich ist, in den Hintern treten. Weil noch einen Ausfall, da werde ich dann echt unangenehm. Ja, okay, aber es ist ja das Fest der Liebe und nicht das Fest des Unangenehmwerdens. Naja, vielleicht hängt es ja auch irgendwie miteinander zusammen. Und ich dachte mir so, Fest der Liebe, dann denken wir doch mal an die liebenswürdigen Politiker, die großen Applaus verdient haben für die weitergehenden Maßnahmen zur Abschaffung diverser Grundrechte in Deutschland. Und gedenken wir natürlich auch der diversen Markenrechtsanwälte und Markeninhaber, die auch das Ihrige dazu beitragen, auch noch die Meinungsfreiheit in Deutschland verbieten zu wollen. Oder wie wäre es mit der Musikrechteverwertungsindustrie, die mit ihrer Raubkopierer sind Verbrecher-Kampagne auch nicht gerade zur Aufklärung beiträgt. Ich sag einfach nur mal das Stichwort Schwarzkopierer sind Vergeher. Okay, das war jetzt nicht ein Stichwort, aber das ist ja eine Bezeichnung, die Heise mal irgendwann, also die in der CT mal irgendwann aufgebracht wurde, als Bezeichnung für das, was da eigentlich Sachstand ist. Denn Raubkopie gibt es nicht, es findet kein Raub statt. Raub ist ja immer der körperliche Angriff auf jemanden mit der Absicht, dem etwas zu entwenden. Und Verbrecher sind es auch nicht, denn für ein Verbrechen muss die Mindeststrafe ein Jahr Gefängnis betragen, was sie bei privatem Tun und in geringer Anzahl sowieso nicht ist. Also da ist Geldstrafe angesagt. Wenn nicht ohnehin das Verfahren von der Staatsanwaltschaft gleich eingestellt wird wegen Nichtigkeit, interessiert sowieso keinen. Ja, also Schwarzkopierer sind bekanntlich Vergeher. Ja, die herzallerliebste Musikrechte-Verwertungsindustrie, nicht zu verwechseln mit der Filmrechte-Verwertungsindustrie, die ja dann auch den Kinobesuchern, also den Leuten, die gezahlt haben dafür, dass sie sich einen Film angucken dürfen, vor dem Film auch immer noch Werbespots zeigt von der Hart-aber-gerecht-Kampagne. Also genau die Raubkopierer-sind-Verbrecher-Kampagne, wo den braven zahlenden Kunden, also eigentlich den Leuten, die das Geld in die Kassen der Filmindustrie bringen, gezeigt wird, wie böse es doch ist, wenn man illegal Kopien anfertigt von dem Material, was man da gerade sieht. Ja, dass die großen Netze oder die Quellen der Dateien, die in den Netzen rumschleichen, im Zweifelsfall nicht irgendwelche kleinen Kinobesucher sind, sondern dass das Ganze eher industriell aufgezogen ist. Ja, das ist mir klar und das dürfte auch ziemlich vielen von euch klar sein, aber den Rechteverwertern ist es entweder nicht klar oder sie wollen sich dessen nicht bewusst werden, dass also die Kampagne schlicht und ergreifend die Falschen trifft. Das ist wie wenn man, keine Ahnung, im Schwimmbad rumläuft und alle Leute darüber belehrt, dass man doch zum Eingang oder am Eingang im Schwimmbad gefälligst Geld zu bezahlen hätte. Weil die Leute, die da drin sind, die haben da brav bezahlt. Ist davon auszugehen. Also, ja, wenn es jemand schafft, da ohne bezahlen reinzukommen, ja, dann ist eigentlich eher was am System nicht in Ordnung, als dass der nur irgendwie der einzige Böse wäre. Ja, Fest der Liebe. Ihr merkt schon, ich sehe das mit dem Fest der Liebe ein bisschen anders. Also so richtig liebenswert finde ich da diverse Dinge nicht. Und ich fange noch gar nicht an, von irgendwelchen privaten, nicht liebenswerten Dingen zu erzählen, weil das, tut nicht Not. Aber wie wäre es, wenn wir dann mal mit dem ersten, ganz liebenswerten Podsafe Music Track anfangen für heute? Okay, den zweiten nach dem Intro. Da hätte ich mir ausgesucht Cassandra Kubinski mit dem Titel You Make Me. Viel Spaß! Cry. You make me know it's alright. motion, a seizure in my self-control. Just 'cause your body in motion's a potion that heals my soul. And I'm so good at pretending that your spark don't shock me at all. I built these walls up so hard, but the heart schon wieder die bekannte und ich hoffe doch mittlerweile auch beliebte Stimme von Cassandra Kubinski. Und nein, ich werde die euch jetzt nicht jedes Mal immer wieder vorspielen und so viele Titel hat sie im Podsafe Music Network auch nicht. Aber so ein bisschen was kann man ja noch bringen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich hier ja auch nur Musik spiele, die ich selber auch mag. Also was ich nicht mag, das spiele ich auch einfach nicht. Da bin ich dann eigen. Ja. Apropos mögen und lieben, ist ja immer noch das Fest der Liebe. Genau. Kommen wir doch mal zu anderen Leuten, die man lieben kann, nachdem wir ja schon festgestellt haben, dass die Politiker so liebenswert sind. Wie wäre es denn aus lauter Spaß an der Freude mal mit NEDAP oder mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt oder den Vertretern des Innenministeriums? Die ja alle geschlossen der Meinung sind, Wahlcomputer wären sicher. Wahlcomputer und sicher, wie drücke ich es jetzt aus, ohne dass es beleidigend wird? Also, ich weiß, dass ich nicht weiß, wie die Kiste funktioniert und dass ich es nicht wissen kann. Ich drücke ein Knöpfchen und was dann in der Kiste passiert, was da also elektronisch abgeht, da habe ich doch gar keine Möglichkeit, das überhaupt irgendwie in Erfahrung zu bringen. Das heißt, ich weiß eigentlich gar nichts darüber, wie meine Stimme jetzt gezählt wird, ob meine Stimme überhaupt gezählt wird Oder ob der die Kiste einfach nur so tut, als ob, und in Wirklichkeit nichts auf irgendwelchen Speicherkarten ablegt. Und ob das, was die Kiste dann hinterher ausdruckt, irgendwas mit dem zu tun hat, was auf den Speicherkarten ist, das weiß ich auch nicht. Und wenn dann wie in Cottbus die Wahlbeobachtung bei der eigentlichen zentralen zweiten Auszählung, wo also die Speicherkarten dann nochmal zentral irgendwie an einem Computer ausgewertet werden, wenn da einfach die Beobachtung auch nicht erlaubt wird, dann weiß ich also schlicht und ergreifend nur das, was auf dem Papierzettel draufsteht, der im jeweiligen Wahllokal ausgedruckt wurde. Ob das irgendeinen Zusammenhang mit dem hat, was auf den Speicherkarten ist und was dann später ausgelesen wurde, das weiß ich dann ja einfach nicht, weil da kann ja dann sein, dass es da was anderes rauskam und dass dann der Wahlvorstand gesagt hat, ja, das interessiert mich nicht, ich nehme das, was auf dem Papier steht, oder ja, das interessiert mich nicht, ich nehme das, was auf der Karte hier jetzt rausgekommen ist. Ja, gut, also wer sich da noch ein bisschen mehr für interessiert und wen das auch interessiert, wie das gerade in den USA abgeht, der kann sich ja mal den Film Hacking Democracy angucken. Den habe ich vor einiger Zeit durch Spreeblick bei, es war nicht YouTube, also irgendwie einen dieser lustigen Videodienste gesehen. Ist original auf HBO gelaufen, was ja irgendwie Pay-TV ist in den USA, aber ja, also irgendwie hat es der Film halt auch ins Netz geschafft und den Film kann ich jedem nur empfehlen. Also da wird berichtet über eine Bürgerrechtsorganisation, die sich einfach zum Ziel gesetzt hat, mal rauszufinden, wie das denn nun eigentlich mit diesen Wahlcomputern in den USA ist. Und das, was man da zu sehen kriegt, das ist schon wirklich erschreckend. Wenn ich mir dann überlege, dass wir solche Zustände hier in Deutschland auch irgendwann demnächst haben können, dann sage ich nein, danke. Wir müssen die Fehler nicht auch noch nachmachen. Es reicht ja völlig, wenn in den USA die Fehler gemacht wurden. Da sehe ich ja nun wirklich überhaupt keinen Grund, warum wir diesen Fehler dann selber nachmachen. Also, so wirklich überhaupt nicht. Aber, ja, warten wir mal ab, was aus der Wahlcomputer-Petition jetzt wird. Das sind ja nicht ganz 50.000 Stimmen geworden. Aber es sind schon recht respektable, waren es jetzt 40.000, knapp unter 40.000, also so Größenordnung 40.000 Stimmen gewesen. Das sind also eigentlich auch schon viel zu viele, um das Thema komplett zu ignorieren. Also so ganz naiv würde ich sagen, da wenn ich Abgeordneter im Bundestag wäre, würde mich das verdammt interessieren, was da kommt. Das würde mich extrem interessieren, vor allem, weil das ja auch meine Wiederwahl garantiert oder auch nicht garantiert. Aber da gibt's ja auch so eine Fragen- und Antworten-Seite im Netz, wo man bei recht vielen Politikern eigentlich fast nur Fragen antrifft und relativ wenig Antworten, was ich dann wiederum recht aussagekräftig finde. Es hinterlässt bei mir zumindest erstmal den Eindruck, dass die Damen und Herren Politiker sich zwischen den Wahlen nicht gar so dringend um das kümmern, was ihre Wähler eigentlich so bedrückt. Was dann schon ein bisschen eigenartig ist, weil eigentlich sollten die Damen und Herren Politiker nichts anderes tun, als sich für ihre Wähler einsetzen. Dafür wurden sie schließlich gewählt. Und dafür kriegen sie schließlich auch Geld. Ist ja nicht so, dass sie das da irgendwie freiwillig machen würden. Also machen sie schon, aber dafür kriegen sie halt auch ordentlich was an Geld. So ordentlich, dass sie eigentlich nicht noch irgendwelche lustigen Nebenjobs bräuchten. Die sie dann ja komischerweise nicht bekannt geben wollen, welche das nun eigentlich sind. Ja, Damen und Herren Politiker. Aber ich glaube, ich erwähnte schon mal, dass man die Damen und Herren Politiker einfach nur lieben kann. Und es ist doch Fest der Liebe. Wie wäre es, wenn wir alle mal unseren jeweiligen örtlichen Innenminister, Senator oder wie immer der dann heißt, knuddeln und dann alle auch nochmal an den Bundesinnenminister, den Herrn Schäuble denken und den auch mal virtuell knuddeln. Dann fühlt er sich auch mal geliebt. Und das ist ja im Zweifelsfall immer was Gutes. Nicht wahr? Ja. Ach, unsere Politiker. Man muss sie einfach lieben. Entweder das oder man muss sie aus dem Fenster werfen. Dann doch lieber lieben. Gucken wir doch mal. Oh, bisschen Zeit haben wir noch. Ja, wen man auch lieben muss, sind so Markenrechtsinhaber, die aus falsch verstandener Markenrechtsschutz oder aus falsch verstandenem Markenrechtsschutz meinen, sie müssten irgendwelche Leute abmahnen, die in Weblogs diese Marke benutzen. Also angefangen hat die ganze Geschichte ja vor ungefähr einem Jahr, als das Sozialgericht Bremen, vertreten durch seine Direktorin, einen Blog-Eintrag von Björn Haaste loswerden wollte, wo der gemeinerweise den Titel Sozialgericht Bremen untergebracht hatte, was dann dazu führte, dass Google, wenn man Sozialgericht Bremen suchte, auch den Shoplogger fand. Oh Gott, schlimm. Ja, gut, die ganze Geschichte hat sich dann irgendwann in Wohlgefallen aufgelöst, nachdem dann auch der Direktorin, die ja eigentlich irgendwie sowas wie Juristerei studiert haben sollte, nachdem der dann aus verschiedenen Ecken klargemacht wurde, dass das, was sie da eigentlich fordert, so überhaupt nicht funktionieren wird. Ich weiß nicht, wer ihr das klargemacht hat, ich weiß nicht, wie ihr das klargemacht wurde, ich weiß nur, dass es ihr dann irgendwann hoffentlich auch klar war. Also, dass sie mit der Forderung schlicht und ergreifend nicht durchkommt. Ja, dann ging die Geschichte ja weiter damit, dass Heidi Klum, vertreten durch ihren Vater, eine Abmahnung in Richtung Werbeblogger geschmissen hat. Wo die böse Tat darin bestand, dass einfach der Name Heidi Klum, Klammer auf, auch als Marke registriert, Klammer zu, genutzt wurde in nicht gewerblichem Inhalt und eigentlich nur in der Berichterstattung. Böse Sache, man darf halt nicht über Marken berichten. Ja, also wenn ich jetzt hier sagen würde, dass, keine Ahnung, da draußen ein Coca-Cola-Lastwagen vorbeifahren würde, dann würde mich Coca-Cola auch abmahnen oder wie oder was? Wenn ich dann noch erwähne, dass direkt dahinter ein Pepsi-Lastwagen langfährt, dann hätte ich gleich zwei Abmahnungen auf dem Tisch. Nee, so funktioniert das nicht. Also, ja, fassen wir mal kurz zusammen. Das Fest der Liebe bedeutet eigentlich, dass man sich lieb haben soll. Und Markenrecht bedeutet eigentlich eher sowas wie, wenn jemand Werbung damit macht, dass er Coca-Cola verkauft, also in geschäftlichem Verkehr und so weiter, bla bla, dann und damit halt Geld verdienen will, was jemand, der das Zeug verkauft, ziemlich sicher will, weil der verkauft das nicht so kostenlos, weil sonst wäre es ja kein Verkauf mehr. Also wenn jemand damit Werbung macht, dass er das Zeug verkauft und das Coca-Cola nicht gefällt, dann können die sagen, hier, böse. Oder wenn jemand sagt, er verkauft irgendwas anderes oder was weiß ich. So, nun ist so ein Weblog in den seltensten Fällen eine Werbegeschichte und in noch selteneren Fällen ist es überhaupt was Geschäftliches. Also mir fallen so spontan jedenfalls nur zwei Blogs ein, die überhaupt irgendwie was von Business-Blog haben aus Deutschland. Das wäre einmal das Froster-Blog und das wäre einmal das Saft-Blog. Gibt sicherlich auch noch mehr Business-Blogs, aber so groß und halbwegs bekannt sind die beiden und werden ja auch dann gerne als Beispiele für Business-Blogs herangezogen. Und ja, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ist, wenn die irgendwas veröffentlichen, ist das Werbung? Ist das Berichterstattung? Oder ist es einfach nur, dass da ein Vertreter der Firmenführung oder ein Vertreter der Firma halt an relativ prominenter Stelle einfach mal vom Artikel 5 Grundgesetz Meinungsäußerung Gebrauch macht? Im Zweifelsfall müsste man das abwägen. Im Zweifelsfall müsste man das vor Gericht abwägen und da das Ganze dann irgendwie eher was von Grundlagenfrage hat, da müsste man das im Zweifelsfall sogar bis vor den Bundesgerichtshof bringen, wo das Ganze dann höchst richterlich, wie es ja immer so schön heißt, beschlossen wird und das entsprechende Urteil dann auch Auswirkungen auf andere Leute ganz ernsthaft haben darf. Ja, in dem Zusammenhang sei nur mal ein freundlicher und liebenswürdiger Gruß in Richtung DOSB geschickt, die, wie ich ja schon berichtet habe, nicht ganz zu Unrecht meiner Meinung nach, von Falion das goldene Abort oder den goldenen Abort. Ja, also jedenfalls diesen Preis erhalten haben für ihre Abmahnung gegen das Saftblock, wo es ja die Geschäftsführung, ich weiß gar nicht, wer von denen da, also ob das jetzt ein Geschäftsführer war, also wo es jedenfalls ein Vertreter der Firma gewagt hatte, der Kälterei Walter gewagt hatte, Berichterstattung zu betreiben und sich Gedanken drüber zu machen, was denn eigentlich Olympia ist und den Unterschied zwischen dem Begriff Olympia und Olympiade klarzumachen. Das eine ist halt die Veranstaltung, das andere ist die Zeit dazwischen. Also Olympiade ist die Zeit zwischen zwei Veranstaltungen, zwischen zwei Olympia-Events, die halt alle 4 Jahre stattfinden. Beziehungsweise alle 2, aber ja, also es gibt halt die Sommer- und die Winterolympiade. Oder so. So, und beim nächsten Beitrag sich halt mal über den olympischen Geist Gedanken zu machen. Und dass jetzt der DOSB der Meinung ist, das wäre böse und das würde in Anführungszeichen die Markenrechte, ich weiß, das sind nicht die Markenrechte, aber es würde die Markenrechte gegen die Markenrechte verstoßen, das sag ich jetzt mal so, das erschließt sich mir als juristischem Laien nicht. Und wenn ich mich da so in der Blogosphäre richtig umgeguckt habe, dann erschließt sich das diversen Anwälten als juristisch Nicht-Laien auch nicht. Oder anders ausgedrückt, wenn die Kälterei Walter nicht sich um ihre Mitarbeiter sorgen müsste und für die sorgen müsste, dann könnte man denen nur den guten Rat geben, trag das vor Gericht. Lass das Ganze vor Gericht auskämpfen. Ihr habt im Zweifelsfall diverse Leute, die euch sagen, ihr habt das Recht auf eurer Seite. Viel Spaß beim Auskämpfen. Beziehungsweise da reagiert man dann ja einfach mit Ankündigung, dass man Gegenklage einreichen wird. Ist ja in diesem Jahr, im Jahr der Liebe, also in diesem Jahr jedenfalls, gab es ja häufiger mal Abmahnungen gegen Privatpersonen, die auf ihren Internetseiten, Klammer auf, in ihren Blogs, Klammer zu, Dinge getan haben, die anderen Leuten nicht gefallen haben. Gab es ja halt so eine Geschichten öfter und ja, wenn ich mir dann so anlese oder durchlese, was jetzt da so in letzter Zeit an Blogblüten auftaucht, auf einem ehemaligen CSU-Blog, taucht plötzlich ein, oder dieses ehemalige CSU-Blog ist plötzlich registriert auf eine britische Firma in Deutschland, administrativ vertreten durch einen Menschen, der völlig straffrei als Dialer-Parasit bezeichnet werden darf. Und der meint dann da einen auf Großreine machen zu müssen. Ja, find ich persönlich etwas eigenartig. Mehr sage ich da nicht zu. Ja. Gucken wir doch mal. Ja. Dann wird es doch langsam mal wieder Zeit für den nächsten Happen Pod Save Music. Da habe ich mir jetzt ausgesucht Beatrice Erickson, von der wir auch schon eine Weile nichts mehr gehört haben, mit dem Titel Through the Night. Viel Vergnügen! But nowhere to go. She's been used. Ja, ich würde sagen, nett. Ganz nett. So, einfach mal so. Kann man auch lieb haben. Ja, wo wir ja jetzt gerade beim Fest der Liebe sind, dachte ich mir, lasse ich auch nochmal ganz viel Liebe den Support-Mitarbeitern der Firma Hansenet zukommen, beziehungsweise Alice, wie sie sich ja jetzt nennen, die es ja, wie ich ja auch schon deutlich gemacht habe, wenn ich jetzt sagen würde letzte Woche, dann würde das nicht stimmen, also wie ich ja schon im Kompott Nummer 8, in Kompott 8 deutlich gemacht habe, haben die es ja geschafft, sich da durchaus gegenseitig zu widersprechen. Wobei ich der einen Aussage mal mehr glaube als der anderen. Und ja, also selbst die Mitarbeiterin von Hansenet, die ich vor ein paar Tagen angerufen habe, um mich, genau am Donnerstag, um mich darüber zu informieren, wie das denn aussieht mit diesem ominösen Deluxe-Paket, die mir dann da ernsthaft erzählen wollte, dass da kein Telekom-Techniker irgendetwas tun müsste. Ja, jetzt steht, wenn man sich online den Auftragsstatus anguckt, steht der Auftrag auf, es wird auf eine Reaktion von Telekom gewartet, um mir danach den Anschalttermin mitzuteilen. Wenn da kein Telekom-Techniker was rühren muss, warum wird dann überhaupt auf die Telekom gewartet? Und warum fährt da unten schon wieder ein Bus lang? Tja, alles ein bisschen eigenartig, aber na gut. Haben wir die Mitarbeiter einfach mal alle lieb, es ist schließlich Fest der Liebe. Ja, und ob ich die Mitarbeiter dann am 15. Januar, wenn ja hoffentlich die Umschaltung passiert, auch immer noch so lieb habe, das werden wir sehen. Mit ein bisschen Glück klappt das ja ausnahmsweise mal alles. Es wäre mal was anderes. Und wenn es halt nicht klappt, dann rufe ich an und hab sie alle ganz doll lieb. Fest der Liebe halt. Wen man dann sonst noch so lieb haben kann, also ich jetzt wäre zum Beispiel mal diverse Verantwortliche von meinem Arbeitgeber. Das sind mehrheitlich Herren, also die möchte ich dann nicht ganz so doll lieb haben, aber ganz grundsätzlich kann man die auch lieb haben. Zum Beispiel einfach mal dafür, dass sie beschlossen haben, dass sie die IT mit anderen Unternehmen aus der Branche zusammenschmeißen wollen. Oder einfach dafür, dass sie auch immer noch dem Glauben anhängen, dass sie dadurch auch nur einen einzigen Cent Geld einsparen könnten. Beziehungsweise wenigstens nicht weniger ausgeben müssten. Oder einfach für die tolle Informationspolitik, die so aussieht, dass also die unterschiedlichen Führungsebenen zu jeweils unterschiedlichen Zeitpunkten informiert wurden. Also die alleroberste Führungsriege hat das wohl irgendwie erstmal ganz alleine angeleiert und dann wurde schrittweise dann weitere Ebenen eingebunden. Und das führte dann auch mal zu der tollen Situation, dass wir eigentlich ein Meeting hatten bei uns in der Arbeitsgruppe, was dann aber verschoben werden musste, weil unser Chef halt zu der Zeit gerade selber ein Meeting hatte, nämlich ein Meeting, wo er eingeweiht wurde. Und ja, er uns halt vorher schon ankündigte, also er geht davon aus, dass er uns dann hinterher etwas mitzuteilen hat. Und bei dem Meeting hinterher teilte er uns dann mit, dass er uns nichts mitteilen darf. Ja. Tolle und offene Informationspolitik. Wenn dann andererseits so Dokumente veröffentlicht werden über wie man denn mit Kollegen kommuniziert und dass man doch bitte keine politischen Gefechte aus irgendwelchen Telefonaten machen soll, dann fühle ich mich doch schon irgendwie ein ganz kleines wenig verschaukelt, denn die Herren da oben, die machen mit uns genau das Gleiche, die spielen mit uns politische Spielchen. Wir sind da kleine Schachfiguren, die auf irgendeinem Schachbrett durch die Gegend geschubst werden. Und dann sind wir halt auch mal irgendwann das Bauernopfer. Also, ich habe jetzt keine große Lust drauf, ein Bauernopfer zu sein. Aber, gut, mich fragt ja keiner. Von daher, ja. Und wenn ich dann halt lese, ja, wir sollen aber bitteschön nichts Politisches machen. Nee, die Politik machen die Herren da oben. Ist klar. Ist logisch. Völlig logisch. Total verstanden. Ja. Dass dann gleichzeitig so Jubelmeldungen im firmeninternen Netz verbreitet werden, wie toll und wie gut doch alles wäre. Und auch dieser Zusammenschmiss mit den anderen Unternehmen ja als toller Fortschritt verkauft wird, ja. Da habe ich dann immer das Gefühl, ich muss mich gleich übergeben, wenn ich das lese, aber das lasse ich dann sicherheitshalber lieber, weil das halt nicht so wirklich gut kommt, wenn man sich mitten in die Tastatur rein übergibt. Das ist dann doch unangenehm. Ja, aber ist ja Fest der Liebe, deswegen habe ich jetzt mal meine ganze Führungsriege auch ganz doll lieb. Möchte die ganz doll knuddeln. Ja, und dass dann so Geschichten wie jetzt am Donnerstag da zustande kommen, wo dann bei einem Meeting erst so richtig klar wird, ja, es gibt ein ultimatives Killer-Kriterium bei der Auswahl von 3270-Emulationen. Aber ob das wirklich irgendjemand ernsthaft nutzt, das weiß man nicht. Das finde ich dann auch ganz toll und möchte die Beteiligten dann auch ganz doll knuddeln. Was bei dem Meeting gerade nicht ging, weil da so Tische im Weg waren. Aber ja, bei nächster Gelegenheit knuddel ich die Leute alle ganz doll. Ja, dann haben wir uns alle lieb. Ja, wen man dann ansonsten auch noch ganz doll knuddeln kann, das sind so die, ja, Adam Curry nennt es immer Old Media. So ganz passend finde ich den Begriff nicht, aber er ist auch andererseits nicht ganz falsch. Also die klassischen Medien, Fernsehen, Radio, da die Vertreter möchte man auch knuddeln für das tolle Programm, was sie doch machen. Ich hatte ja letztes Wochenende, dadurch, dass mein Internetzugang nicht ging, mehr als genug Gelegenheit, das tolle Fernsehprogramm zu genießen und festzustellen, dass tatsächlich am Wochenende sowohl auf RTL als auch auf Sat.1 gleichzeitig eine Daily Soap oder wöchentliche Soap oder was auch immer, also eine Seife nach der nächsten lief, wo ich dann auch das dringende Bedürfnis hatte, beide Sender einfach nur zu überspringen beim Durchseppen und da möglichst auch nie wieder hinzuseppen. Ja, aber da jetzt ja Pro7 Sat.1 verkauft wurde, gerade kürzlich an ein ausländisches Konsortium, was schon ein paar andere Fernsehsender in seinem Besitz hat, da wird das sicherlich alles viel besser. Ja, so viel besser, das glauben wir gar nicht. Ach, jemand, den ich noch ganz doll lieb haben möchte, das wären die Herren Kultusminister. Sind doch Herren. Also sagen wir mal sicherheitshalber die Dame und die Herren. Sehr viel mehr als eine Frau wird da wohl kaum drin sein. Die ja vor 2 Jahren, irgendwann 2004, beschlossen haben, dass sie neuartige Rundfunkempfangsgeräte gebührenpflichtig machen wollten. Also Computer mit Internetmöglichkeiten, internetfähige Computer. Neuartige Rundfunkempfangsgeräte, die Rundfunk ausschließlich über Internet empfangen. Komisch, ich habe im Internet noch nie Rundfunk gesehen. Egal. Ja, und die das also beschlossen haben, die Dame und die Herren, die möchte ich auch ganz doll knuddeln. Was ich ein bisschen komisch finde, dass dieses Jahr erst in den diversen Lobbyorganisationen klar wurde, dass die Gebühr wirklich kommt. Ich meine, sie ist 2004 beschlossen und 2004 auch in den Rundfunkgebührenstaatsvertrag aufgenommen worden. Seitdem kann man das eigentlich wissen und seitdem finde ich das schon befremdlich, dass es da überhaupt drin steht. Aber dieses Jahr ist dann halt den Lobbyvertretern aufgefallen, dass da sowas drin steht und dass das wohl auch nicht weggeht von sich aus. Was dann dazu geführt hat, dass sie dann eine Kampagne gegen die Rundfunkgebühren für Computer versucht haben. Ja, und die Vertreter der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten haben dann ja beschlossen, dass sie, weil man ja über Internet ja doch nur Radio empfangen kann. Komisch, ich habe trotzdem noch nie irgendwas empfangen. Das sind dann Streams, die ich explizit abrufen muss. Ja. Jedenfalls, weil man ja über Internet ja doch nur Radio empfangen kann, dann doch nur die Radiogebühr für neuartige Rundfunkempfangsgeräte zu verlangen. Das macht die ganze Sache weniger kostspielig, aber rechtlich trotzdem nicht besser. Also, das ist trotzdem ein Unsinn, denn wenn man sich mal vor Augen führt, dass Unternehmen dazu verpflichtet sind, die Umsatzsteuervoranmeldung per Internet vorzunehmen, dann haben Unternehmen vom Finanzamt verpflichteterweise internetfähige Computer, mindestens einen, zu haben und müssen aber dummerweise für mindestens einen internetfähigen Computer pro Standort auch GEZ-Gebühren abführen. Ein bisschen eigenartig. Vor allem, weil ich ziemlich sicher bin, dass diese Computer, die da teilweise wirklich nur angeschafft wurden, um die Umsatzsteuervoranmeldung zu tätigen, dass diese Computer nicht mal ansatzweise verwendet werden, um Rundfunk zu empfangen. Also, ich glaube nicht, dass das irgendein Chef gerne sieht, wenn da seine Mitarbeiter den ganzen Tag Musik hören am Rechner. Und den ganzen Tag auch nichts anderes machen, als Musik zu hören. Also so nebenbei vielleicht noch, geht noch. Ich meine, Glück haben die Unternehmen, die sowieso schon von Unternehmensseite aus ein Radio oder Fernseher bereithalten und den entsprechend auch angemeldet haben. Weil die nichts extra bezahlen müssen, ist klar. Und die Unternehmen, die das nicht tun, die haben dann halt Pech. Sollen sie gefälligst ein Radio kaufen, dann müssen sie für den Computer nicht zahlen. Und das ging ja dann zwischendurch so weit, dass da tatsächlich auch ernsthaft darüber philosophiert wurde, ob dann auch Standorte, an denen einfach nur ein Bankautomat rumsteht, auch gebührenpflichtig sind. Denn der Bankautomat wird ja die PIN und den Kontostand nicht irgendwie sich selber ausdenken, sondern der wird das Ganze ja über irgendeine Form von Netzwerk mit einem Bankcomputer, einem zentralen, abkaspern. Und zu behaupten, dass ein Bankautomat ein neuartiges Rundfunkempfangsgerät wäre, wäre also nun wirklich ziemlich an den Haaren herbeigezogen, aber nach der Definition, wie sie im Rundfunkgebührenstaatsvertrag, wie das Viecher nun mal einfach heißt, nach der Definition, wie sie da drinne steht, da fällt auch ein Bankautomat, sofern er internetfähig ist, unter die Definition von neuartiges Rundfunkempfangsgerät. Sogar ein Computer, der zwar grundsätzlich nicht am Netz hängt, aber theoretisch die Möglichkeit hätte, dass man da irgendwie eine Netzwerkkarte einbauen könnte, fällt immer noch unter die Definition. Und ja, das berühmte Beispiel des Fernsehers irgendwo auf einem Berg, mitten im Wald, ohne Stromversorgung, der ja trotzdem gebührenpflichtig ist, denn man könnte ja theoretisch dieses Gerät irgendwie mit Strom versorgen und irgendwie Funksignale dahin leiten. Ja, wenn man das gemacht hat, ist das aber schon kein ganz geringer Aufwand mehr. Naja, egal. Ja, also da möchte ich jedenfalls die Dame und die Herren Kultusminister, die das ja beschlossen haben 2004, einfach nur knuddeln. Und auch die Kultusminister, die jetzt in diesem Jahr beschlossen haben, dass sie dann doch nur die Radiogebühr einziehen lassen wollen, die möchte ich auch knuddeln. Denn anstatt das Problem in irgendeiner Form ernsthaft anzugehen, haben sie es einfach nur rausgezögert und ich wage mal ganz ernsthaft zu bezweifeln, dass in irgendeinem der nächsten Jahre auch nur ansatzweise an einer Problemlösung gearbeitet wird, die dann vielleicht so aussieht, dass man, keine Ahnung, eine Haushaltsgebühr macht. Denn die Zeiten, als man sich einen Rundfunkempfänger nur dann kaufte, wenn man auch Rundfunk empfangen wollte, die sind ja nun mit internetfähigen Computern sowas von vorbei. Also ich kaufe mir nicht einen Computer, weil ich da irgendwie Radio hören will oder Fernsehen will dran, sondern den kaufe ich mir, um ins Netz zu gehen. Den kaufe ich mir, weil ich da dran arbeiten will oder was. Den kaufe ich mir aber nicht, um eben Fernsehen zu gucken oder Radio zu hören. Und auch Radios kriegt man ja heutzutage hinterhergeschmissen. Dann hat man da plötzlich ein Handy, das kann theoretisch Radio empfangen. Und damit gilt das plötzlich als Rundfunkempfänger und ist gebührenpflichtig. Ja, also ich kaufe mir ein Handy eigentlich auch nicht, um damit Radio zu hören, sondern ich kaufe mir ein Handy eigentlich mehr so, ja, zum Telefonieren. Entschuldigung, bin ich vielleicht ein bisschen altmodisch? Ja, also da möchte ich die Kultusminister auch nochmal für knuddeln. Ich finde, es haben ziemlich viele Politiker, nicht unbedingt alle Politiker, aber ziemlich viele Politiker verdient, dass man sie auch für ihre großartigen Errungenschaften aus dem letzten Jahr ganz doll knuddelt und ihnen mal ganz ehrlich sagt, wie toll man sie doch findet und wie toll man ihre Politik findet. Deswegen tun wir das doch einfach mal alle. Schreiben wir alle unsere Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete oder örtlichen Politiker an und sagen ihnen, schreiben ihnen, wie toll wir ihre Leistungen finden und dass sie doch bitte auch in den kommenden Jahren so weiterarbeiten mögen. Ja, das ist natürlich jetzt ganz ehrlich gemeint. Also, ne? Nicht, dass das irgendjemand hier gerade für Ironie hält oder so. Nein, überhaupt nicht. Warum blinkt eigentlich mein Ironiedetektor so komisch? Ich weiß auch nicht. Ja, und nachdem das da draußen gerade irgendwie lustig hämmert, möchte ich dann auch einfach mal zum Schluss kommen für die Adventsfolge, für das vierte Kerzchen auf dem Adventskranz. Ganz vielen TZs, Adventskranz-Kerzenhalter. Ja. Und zwar kommen wir zum Schluss zu einem Titel von Shannon Hurley mit dem schönen Namen Sunrise, den ich auch aus dem Podsafe Music Network rausgesucht habe. Den gibt's dann gleich, nachdem ich mich verabschiedet habe, was auch noch irgendwie 3 Minuten dauern kann, wie ich mich kenne. Nein, also in diesem Sinne sage ich dann mal fröhliche Weihnachten, habt euch alle lieb, habt eure Lieblingspolitiker lieb. Und wenn ihr noch irgendjemanden kennt, den ihr ganz doll lieb haben wollt, habt auch den ganz doll lieb. Oder die. Weil es ist ja das Fest der Liebe. Immer dran denken. Habt euch alle lieb. In diesem Sinne sage ich einfach mal, habt euch alle lieb. Und ladet mich auch das nächste Mal wieder runter. Wenn ich dann mir irgendein anderes Thema ausdenke, über das ich mich hier hinsetze und erzähle. Oder hinstelle oder was auch immer ich da mache. Ja, und wenn nichts dazwischen kommt, sage ich dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Und jetzt viel Spaß mit Shannon Hurley. Sunrise. I've got to reach you. I've got to see you. Let the light shine.